Karl Neukauf stellt sein Album vor und jetzt kommen aus dem Jahr 84 die Ärzte. Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Theater gewesen. Ich hab dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt, so wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dann ist alles viel zu spät. Crossroads auf Radio Marabu. Inside the vibe of shame and self-pity. Into the blazing sunset. I pick myself up. I pick myself up. Into the blazing sunset. I pick myself up. I pick myself up. Into the blazing sunset. I pick myself up. I pick myself up. Into the blazing sunset. Chris Mainfield, Yabed, bitte bleibt die Nacht da. The day I always remember. You remind me of my sweetest dream. At the age of 17, we sang love songs together in a bar of rock and roll. With your voice of an angel, you reach my heart and soul. Please stay the night. I want you by my side. Please stay the night. Your hand, it was wonderful to feel you. I felt something in my heart so deep I never felt before. Tears are running from our eyes. We found real love that night. The day I always remember was the 13th of December. Please stay the night. I want you by my side. Please stay the night. Stay the night. I want you by my side. Please stay the night. I want you by my side. Freunde der Musik sind zurück mit Smile. Every night when I lie awake, knowing that my love for you is real, I see your smile. Everyone who talks to me said this girl is right for me, and then I see your smile. Dream about my love with you, I hope it will be coming true. Every night and every day, feel my heartbeat and I say, I see your smile. I see your smile, I say, I see your smile. Let me say I love you. Every time when you say to me, I'm the man who set you free, you say, I see your smile. Every day when you come to me, feel the love it grows in me, you say, I see your smile. Dream about my love with you, I hope it will be coming true. Every night and every day, feel my heartbeat and I say, I see your smile. I see your smile, I say, I see your smile. Let me say I love you. Finally my dreams come true, I'm so glad you love me too. Never be alone again, searching in my heart and then, never gonna sleep alone. I hope that you never go. Hey girl, I love you so. Everyone who talks to me said this girl is right for me, and then I see your smile. Every day when you come to me, feel the love it grows in me, say, I see your smile. Dream about my love with you, I hope it will be coming true. Every night and every day, feel my heartbeat and I say, I see your smile. I see your smile, I say, I see your smile. Let me say I love you. I see your smile. I see your smile. I see your smile. I see your smile. AM 6150 Marabou. On Headland and the Low, what's the starter? Something good, with me and my nigga rode the martyr through the hood, just trying to find that hook up. Now every day we looked up at the ceiling, watching ceiling fans go round, trying to catch that feeling off instrumental. Had my pencil and plus my paper, we caught the 86 flop on your head to Decatur, writing rhymes, trying to find our spot off in that light, light off in that spot. knowing that we can rock, doing a hole in the wall club. This shit here must stop, like freeze. We making the crowd move, but we not making no G's, and that's a one-two. Dope niggas in the Cadillac, they call us. Went from Plagueis Ball to Boss, putting the South up on the map. It's like Little Rock to banging. Niggas say, motherfuck that plaguing. They paying, we staying, legging vocals, locales done. Made it with them big boys up in this industry, outcast. Yeah, them niggas, they making big noise, over a million sold to this day. Niggas, they take it like they 96, gonna be that year that all y'all Plagueis hitters can bite me around this bitch. Your mama and your cousin too, rolling down the step on bows, coming up, slamming. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on boats, coming up slamming Cadillac doors. Back in the day when I was younger, hunger, looking to fill me belly with that rallies. Bullshit, pull shit off like it was supposed to be pulled. Full of the tick I was, stone like them white boys, smoking them white girls before them blunts got chrome. Chunky asses, passes getting thrown like Hail Marys, and they looking like Halle Berry. So, so fine, intertwined, but we ain't sipping wine, we just chilling. I'm the rabbit villain, and I'm so high, smoking freely. Me, Lil B, Reek Moan and Suge, and my little brother James. Things changed in the hood where I live at. Them rats know, mama, I want to sing, but mama, I want to trick. And mama, I'm sucking dicks now. We moving on up in the world like elevators. Me and the crew, we pimps like 82. Me and you like Tone. Yeah, yeah. Like this East Point and we gone. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on boats, coming up slamming Cadillac doors. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on boats, coming up slamming Cadillac doors. I stopped at the mall the other day, heard a call from the other way, but I just came from, some nigga was saying something, talking about, hey, smoke something. You remember me from school? No, not really, but he kept smiling like a clown, facial expression looking silly, and he kept asking me, what kind of car you drive? I know you paid, I know y'all got buku upholds from all them songs that y'all done made, and I replied that I've been going through the same thing that he has. True, I got more fans than the average man, but not enough loot to last me to the end of the week. I live by the beat like you live check to check. If you don't move your feet, then I don't eat, so we like neck to neck. Yes, we done come a long way like them slim ass cigarettes from Virginia. This ain't gon' stop, so we just gon' continue. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on boats, coming up slamming Cadillac doors. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on boats, coming up slamming Cadillac doors. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on the boats, coming up slamming Cadillac doors. Me and you, your mama and your cousin too, rolling down the strip on the boats, coming up slamming Cadillac doors. Marabu Retro, Retro, Retro. Die 50er, hey, 60er, hey, hey, hey. 70er, 80er, 90er, das neue Jahrtausend. Marabu Retro, Retro, Retro. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. Between us. giving it up when I'm going down. Wonder why the stars are out. Aim is in, she's still around. Wonder why, not tonight. Is it? She still around? Wishing girl, wishing. Going out with the friends I know doesn't make any less alone. But if you're staying in any day, ain't no more since she went away. I wonder why the stars are out. Ain't as if she still around. Wishing girl, wishing. Till the stars crash to the ground. Is that right? Well, then I wonder why. I wonder why the stars are out. Ain't as if she's still around. I wonder why it looks like they burn. Still burning so bright. I wonder why the stars are out. AM 6150 Marabou. Wir stehen hier, sind die Letzten am Tresen. Wir trinken und lachen, erzählen aus unserem Leben. Ein alter Sack zu sein ist leicht, nach so knallwilden Jahren. Die Vergangenheit hat was zu sagen, auf alte Zeiten und auf dieses neue Jahr. Dass die Erinnerungen bleiben von all dem, was einmal war. Auf alte Zeiten und dass wir sind, wie wir sind. Dass wenn was endet, etwas Besseres beginnt. Auf unserem Weg ging so mancher verloren. Sie nie zu vergessen, haben wir uns geschworen. Haben wir die Kippen ausgedrückt. Mein Arm ist deine Burg, deine Freundschaft ist mein Glück. Auf alte Zeiten und auf dieses neue Jahr. Dass die Erinnerungen bleiben von all dem, was einmal war. Auf alte Zeiten und dass wir sind, wie wir sind. Dass wenn was endet, etwas Besseres beginnt. Wir zapfen noch ein Bierchen. Wer nicht zapft, hat schon verloren. Wir bleiben noch ein Weilchen, denn wir sind noch nicht vergoren. Auf alte Zeiten und auf dieses neue Jahr. Dass die Erinnerungen bleiben von all dem, was einmal war. Auf alte Mittlerweile auch ein alter Sack ist Robert Gläser. Er besingt die alten Zeiten. Weiter geht's mit Karl Neukauf. Die zweite Albumhälfte kommt gleich. Marabu on demand. Ja, hallo Annette. Also ich bin Marietta, ich bin ja gerade bei Thomas in Wendorf bei den Singeklönen, also bei Thomas Potensen. Wir sagen ja Pute zu ihm. Ja, mein Name ist Thomas Potensen und so wie mir gesagt worden ist, ist das hier das Radio Marabu und ich hoffe, dass es euch gefällt. Kann sein, ich verlier's. Kann sein, ich riskier's. Hallo, hier ist Marion Seibert und ihr hört Radio Marabu. Hallo, hier ist Patrick Uhlig und ihr hört mich auf Radio Marabu. Gottes Hände segnen. Patrick Uhlig, Marion Seibert, Thomas Potensen und viel mehr Leute sind zu Gast bei Mecklenburger Singeklöne. Anne Chilling berichtet von dieser Veranstaltung aus dem August 2018, exklusiv auf Radio Marabu. Hallo, ich bin Christiane Uffholz und grüße ganz herzlich Radio Marabu. Marabu on Demand. Hier ist Karl Neukauf mit einem Album-Spezial zu der neuen Platte Hinter Geranien und Gardinen. Durch die Sendung führt Annette Schill. Radio Marabu. This is Marabu. Cranking out the hits from the top. Radio Marabu. Annette Schilling. Marabu. In dieser Stadt ist ein, ja, Liebesvermissenswalzer und also gehört zu den drei Stücken auf der Platte Stille der Nacht in dieser Stadt und in Morpheus Armen, die alle der ja, an dieselbe Person adressiert sind und hier, an die ich mich sehr, sehr verliebt habe und ist einfach immer blöd, wenn man nicht in derselben Stadt wohnt und dann abends denkt, ach Mensch, warum bist du jetzt nicht hier? Und ja, so ist dieses Lied entstanden, so hängt irgendwo zwischen Frédéric Chopin und so Bob Dylan, so von den Harmoniefolgen und von der Melodik und ja, vielleicht so das ehrlichste Liebeslied, was ich jemals so geschrieben habe auf der Platte. So diese drei Liebeslieder. Ja, in dieser Stadt. Wieder in dieser Stadt, in der es dich nicht gibt, die eine von zwei Städten ist, in der man jetzt einsam liegt, und mit Mann sind wir gemeint. Irgendwann sind wir hoffentlich vereint. In dieser Stadt, ja, in der es dich jetzt grad nicht gibt, sitz ich hier allein am Klavier. Da, wo ich grad eben noch stand, ist in der Luft ein Loch, wenn du es siehst und auch einsam bist, denk dran, dass dich wer liebt, auch wenn er grad verschwunden ist. Er ist der, der dich vermisst. In dieser Stadt, ja, in der es dich jetzt grad nicht gibt, sitz ich hier und warte auf dich. Thank you. dieser Stadt, ja, in der es dich jetzt grad nicht gibt, sitz ich hier und warte auf dich. Warte auf dich. Warte auf dich. Ja, das Stück heißt Sagt niemals nie. Und die Idee war so ein bisschen, also als ich quasi in einem ziemlich großen schwedischen Möbelhaus war, dachte ich, hier gibt es irgendwie alles zum selber bauen, irgendwie keinen Sarg. Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so recht gemeint, aber was natürlich schon mitspielt, ist so quasi die Angst vorm Tode, die Angst vorm Sterben, die ja jeder so ein bisschen in sich trägt. Und angenommen, so ein Sarg oder sargähnliches Gebilde, man hätte man ein Leben lang schon in der Wohnung und man würde es praktisch nutzen als Bücherregal, Plattenregal oder als Tour oder so. Ich glaube, man hätte dann einen anderen Bezug dazu, wenn es irgendwann so weit ist, dass man sich in die Kiste reinlegen muss. Also es wäre quasi sogar theologisch würde Angst vom Tod was etwas mildern. Das war so ein bisschen die Idee bei dem Do it yourself. Bau dir einen Sarg. Go by yourself und bau dir einen Sarg. Statt ihn aus, statt vor ihm zu fliehen, mal ihn an, leg was rein, was man später vielleicht noch gebrauchen kann. Do it yourself und bau dir einen Sarg. Mal 60, mal 80 Zentimeter Vollholz und verrottbar muss er sein. Do it yourself und bau dir einen Sarg. Können die Kinder drin spielen, Verstecken oder Ritterburg, oder stell ihn auf als Plattenregal, als Sitzbank oder Truhe. Nützlich ist das Ding allemal, Tag für Tag. Do it yourself, bau dir einen Sarg. Freunden und Familien kannst du ihn dekorieren. Yeah, go for it. Do it yourself und bau dir einen Sarg. Mach's dir schon mal bequem, leg dich schon mal rein, denn sicher irgendwann wird es für länger sein. Und wenn so ein Hiopai sagt, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, stimmt, da hat er recht. Denn die Latten brauchte ich zum Kännchen schlägt so in dieselbe Kerbe wie Der falsche Feind. Im Sommer 2018 habe ich Theatermusik in Dessau-Roßlau gemacht und wir wohnten da, also 10 Schauspieler und Icke so, in so einer Art Plattenbausiedlung aus den späten 40ern in Dessau-Roßlau und zogen da ein und fielen natürlich irgendwie auf und kamen mit den Nachbarn teilweise ins Gespräch und ja, die haben eben auf so ein Emaille-Schild verwiesen, was an so einem Café hing, was natürlich schon seit irgendwie gefühlt 10 Jahren nicht mehr aktiv ist. Und da stand draußen nur Kännchen, also so ein Spruch, den ja viele vielleicht noch kennen. Und ja, es ist so ein bisschen quasi die großen Probleme kann man überall lesen und werden nach draußen getragen, aber die kleinen muss jeder mit sich selber ausmachen und immer die Frage, ob man überhaupt noch gehört wird, so was gerade in der Region um Dessau und Roßlau oder in vielen Regionen im Osten die Frage ist oder warum auch so ein Unmut oder so eine Wut entsteht, weil ich glaube, viele Menschen sicherlich auch zu Recht teilweise denken, dass eben, was ich jetzt sage oder denke, interessiert doch eh keinen. Und quasi als übertragenes Bild, es lohnt sich nur, ein Kännchen nach draußen zu tragen, aber die Tasse Kaffee ist vollkommen wurscht. So, das ist die Idee des Songs, draußen nur Kännchen. Draußen vor der Tür werden nur Kännchen serviert. Draußen vor der Tür alles hübsch verziert und dekoriert. Draußen vor der Tür der Rasen gut gepflegt und kein Unkraut sich durch den Rinnstein traut. Und keiner erzählt, weil niemand was fragt, keiner was wissen will, hört ja eh niemand zu. Wie es war, wie es geht und wie es sich anfühlt vor der Tür. Draußen vor der Tür werden nur Kännchen serviert. Hinter verschlossener Tür, da wird sich die Wirklichkeit kreiert. Und keiner erzählt, weil niemand was fragt, was ist denn eigentlich passiert? Ich will es verstehen, warum bist du so frustriert? Hab ich was nicht kapiert? Wie oft können Fliegen vor eine Scheibe fliegen, sie dann irgendwann im Koller kriegen. Eintagsfliegen haben wir nicht viel Zeit, doch manchmal scheint ein Tag wie eine Ewigkeit. Als der Rasen zu hoch und die Blumen verwelkt, Rost sich nach draußen frisst. Das Unkraut sich wieder traut, hat man sich gefragt, wurde da irgendwann jemand zum Zuhören vermisst. Vor der Tür, draußen vor der Tür. Energische Option, ja, das sind vor der Musik so ein bisschen Jungle-mäßig und das ist ein Song, der geht um Werte, also was man sich, wenn man nach der Schule, nach dem Studium oder nach der Ausbildung fertig geworden ist und dann, was man sich vorgenommen hat, was man machen will und was man auf keinen Fall machen will. Und wenn man sich dann 20 Jahre später wieder sieht oder 40 Jahre oder auch nur 5 Jahre, ja, ist es dabei geblieben oder hat man doch vielleicht auch für Geld oder für sonst was Dinge gemacht oder ist in eine Richtung gegangen, die man sich mit 20 gar nicht hätte vorstellen können. Und das ist, glaube ich, so das Hauptaugenmerk bei der Gnadenschussoption. Und die aktuelle oder damals sehr aktuelle, jetzt immer noch so folienartig aktuelle MeToo-Debatte ist auch mit drin, aber das hört man, glaube ich, in Strophe 4 so gut, dass ich das jetzt nicht noch näher erklären muss. Also einfach mal reinhören in die Gnadenschussoption. Sag, kannst du dich erinnern, worum es dir mal ging, bevor in diesem Dschungel dein Leben sich verfing? Freischaffend wolltest du werden, fern von Akademien und allen Hammelherden auf vorgetanzten Schienen. Und wo bist du gelandet? War das deine Vision? Eine völlig hirnverbrannte Gesichtsamputation. Willst du mir denn verkaufen? Der Club, ja, der sei cool. Hol lieber was zu saufen, sonst fall ich noch vom Stuhl. Was sind das für Leute? Und was für eine Musik? Heute scheiß ich auf die Meute und morgen gibt es Krieg. Mein Schwein pfeift La Paloma, mein Traktor humpelt schon. Eine grün-tupierte Oma fragt: Trinkst du noch oder kotzt du schon? Trinkst du noch oder kotzt du schon? Trinkst du noch oder kotzt du schon? Trinkst du noch? Da vorne dieser Typi mit Augen wie ein Fisch und quasselt vor schon durch wie sein Steak da auf dem Tisch. Ein Mann, der könnte ganz sicher in Personalunion abrutschen wie ein Stricher auf seinem Saxophon. Mit seinem siebten Whisky steht Alex da im Flur, Frisur wie ein Sloter Whisky. Von links sein keine Spur, dann sagt er schon mal Trixi zu seinem Kumpel Mo. Ich glaub ich hier und fix sie mal nachher auf dem Klo. Band im Forum mit Trixi an der Strand. Sie spielten Helden Solo und jedermann ist platt. Da tönt es quasi durch die Begeisterung der vielen. Was Alex sagt zu Mo, nee, die kann doch gar nicht spielen. Ist nur ihr Tittenbonus und Mo, der schmeißt sich weg vor Lachen und es klingt so wie Sabba auf Parkett. Thank you. mit Affen, mag wie diesem, ich rumscharwechseln sähe. Ja, wo ist mein Revolver und wo die Munition? Ja, damals klein's ganz toll war, die Gnadenschussoption. Du warst einer der Besten in unserem Saloon. Komm, reiten wir gen Westen, sonst muss ich's leider tun. Hotelzimmer 304. Ein Lied über Freundschaft, wie sie sich so im Alter zwischen 30 und 40 entwickelt, wenn die vielleicht beste Freundin, der beste Freund auf einmal dann eine Familie gründet und die andere Person aber nicht. Also hält die Freundschaft Bestand oder verändert sie sich sehr oder gar nicht oder ein bisschen? Also quasi ein Song über Freundschaft im Wandel der Zeit, so könnte man es, glaube ich, am besten sagen. Und musikalisch hatte ich da auch tatsächlich so ein bisschen so Bob Dylan, die Time Out of Mind Platte im Kopf, die ich so eine der großartigsten Platten finde, die jemals rauskam. Ja. Es sind schon mehr als zwei Dekaden, die wir jetzt gut befreundet sind. Aber seit einem Jahr gibt es da bei dir ein Kind? Alles gut, alles ist schön, doch dein Leben fängt sich an zu drehen. Ich liebe die Version von dir und ihr, klein. Dennoch sitze ich wieder mal mit meinem Wein allein. Wir sind zu gute Freunde, um uns wirklich voneinander zu entfernen. Manchmal wünsche ich mir, wir fielen aus der Zeit und gäbe es nur uns für einen Moment zu zweit. Vergangene Zeit war schon damals die bessere Vergangenheit. Anachronismus liegt mir wirklich fern, doch dich wie früher mehr mich hätte ich wirklich gern. Du wusstest immer als Erster, wie's mir geht, sogar vor mir. Jetzt weißt du, freitags schließt die Kita schon um 4. Komm, wir fallen einfach aus der Zeit und tun so, als wären wir die Zeit. Registriere im Hotelzimmer 304. Ich falle aus der Zeit und schuld ist nur meine Einsamkeit. Thank you. komm, wir fallen einfach aus der Zeit und tun so, als wären wir die Zeit. Die vergangene Zeit war schon damals die bessere Vergangenheit. Sind schon mehr als zwei Dekaden, die wir befreundet sind. Aber seit gestern gibt es da ein zweites Kind. In Morpheus Arm, ja, ein Lied. Man liegt im Bett und vermisst total den Menschen, den man so sehr liebt. Und er ist einfach nicht da und fragt sich, ob alles gut ist, ob die Person auch gut schläft, gut träumt oder ob man sich wieder ganz viele Gedanken macht, die berechtigt oder unberechtigt oder nötig oder unnötig sind. Ja, also in quasi so Tom Waits, so ein bisschen vielleicht sogar Udo Jürgens Manier, ein typischer Album-Closer in Morpheus Arm. Schläfst du schon oder bist du noch wach? Schläfst du schon oder denkst du grad, ach, wär das schön, wenn, wär das schön, aber schläfst du schön oder bist du noch wach? Oder drehst du dich im Schlaf gerade um? Schläfst du schon oder schläfst du noch nicht? Wieder alles im Kreis, vieles um mich, manches um dich, das meiste um uns. Krumme Gedanken, die dir nachts nur begegnen. Dumme Schranken, Kreuzungen und Wege. Wär das schön.